Ja, ich grüße euch zu einer neuen Folge aus Ibis verrückter Welt. Ja, inzwischen ist die zweite Reha-Woche vergangen. Die Woche war jetzt auch sehr angenehm für mich, körperlich. Ja, Montag ging es los, dass ich eigentlich eine Infrarotwärme hätte. Also, aber ja, die habe ich ausfallen lassen, weil es mir nicht so gut ging. Ja, und dann anschließend hatten wir wieder eine Post-Covid-Gruppe. Ja, die konnte ich auch nicht so lange mitmachen. Also nach einer halben Stunde, glaube ich, musste ich den Raum dann verlassen, weil es einfach nicht mehr ging. Und ja, ich hatte nach dem Wochenende körperlich ganz schön zu kämpfen. Und es hat auch noch sich am Montag dann bemerkbar gemacht. Und ja, von daher musste ich dann die Gruppe abbrechen. Und hatte dann auch erst später wieder Atemtherapie. Da bin ich auch hingegangen. Ja, am Anfang ging es eigentlich ganz gut. Von der Atemtherapie halte ich ja sowieso sehr viel, weil sie eben auch sehr viel bringt und auch gerade so in Stresssituationen richtig atmen und so, ja, ist halt wichtig für uns. Und ja, von daher hatte ich mich auch auf die Atemtherapie gefreut, auch wenn es mir nicht ganz so gut ging. Habe es aber trotzdem mitgemacht und zum Ende hin wurde es dann halt eben körperlich wieder ein bisschen schlechter, so dass ich dann ausgestiegen bin und nicht mehr ganz so mitmachen konnte. Hab's aber trotzdem ausgehalten in der Halle, bin auch wieder mit Kopfhörern rein, ja, zur Atemtherapie. Und ja, von daher war das ganz gut mit den Kopfhörern. Das hilft schon wirklich sehr. Ja, danach war dann Mittagessen. Nach Mittagessen hatte ich dann Visite bei meiner Ärztin. Ja, dadurch, dass ja die Essenssituation für mich so schlimm ist da unten, und ich dann schon am Wochenende abends nicht mehr essen war, weil es einfach nicht mehr ging. Und auch, das ist, hatte auch nicht so den Hunger und nehme ich den da unten aussetzen wollte ich nicht. Hatten wir uns entschieden, dass ich dann vielleicht das mal mit Kopfhörern versuche beim Essen, weil so helfen die Kopfhörer ja auch schon, dass ich nicht so viel vom Umfeld mitkriege. Ja, dann hatten wir noch besprochen, dass wir das Ergometer-Training für mich rausnehmen, weil ja, körperlich würde mir das Genick brechen und da tut mir so eine Kofit-Bewegungstherapie oder so eine Einzeltherapie im Sport halt einfach besser. Und es körperlich ja angenehmer für mich, weil der Körper ja doch ganz schön eingerostet ist durch das viele Liegen und eben doch auch da Schmerzen in der Hüfte und alles extrem sind, dass mir das halt mehr bringt wie so ein Ergometer-Training. Und ja, da hatten wir uns dann entschieden, dass wir das rausnehmen. Ja, und Abendbrot bin ich dann mit Kopfhörern. Hab mich dann in den Essensaal gemacht, habe die Teile reingemacht, aber der Lärm war trotzdem so laut, dass es in den Kopfhörern so schlimm war, dass ich die dann wieder absetzen musste. Und ja, dann auch schnell essen und dann auch wieder flüchten musste, weil der Körper einfach schon wieder reagierte auf den ganzen Lärm und die Reizüberflutung und alles. Ja, und mir ja frühzeitig ins Bett. Hier in der Reha ist das so schön. Also ich bin irgendwie immer schon um 7 mit Bett fertig. Weiß auch nicht, noch früher wie zu Hause, aber ja, ich brauche das. Der Körper schreit danach, dass ich dann wirklich nach dem Essen die Ruhe einkehren lasse und ja, frühzeitig ins Bett gehe. Ja, Dienstag habe ich dann zum allerersten Mal das Essen auf mein Zimmer mitgenommen, weil ich dachte, also entweder esse ich jetzt gar nicht mehr oder ja, ich versuche es mit dem Rollator, das Essen auf mein Zimmer zu kriegen. Und es hat auch echt gut geklappt. Da habe ich mich tierisch drüber gefreut, dass das so gut, aber ich bin auch schon gut eingefuchst, wie ich verstellen muss, dass da das Tablett nicht von dem Rollator runterfällt. Und ja, dann konnte ich hier wirklich ganz entspannt und in Ruhe das Frühstück zu mir nehmen und ich konnte es auch richtig genießen mal wieder, ohne dass da irgendwelche Reize von außen auf mich eindringen und der Magen sofort sich zuschnürt und da gar nichts mehr geht. Das einzige Problem war dann halt in der körperlichen Verfassung, dann das alles auch wieder runterzubringen, weil ich muss ja dann runterfahren, Frühstück holen, wieder hochfahren. Und das mache ich dann nochmal, um das wieder alles wegzubringen. Das war so der einzige Nachteil. Gerade wenn der Körper schlecht drauf ist, dass ich dann wieder das runterbringen muss. Ja, aber es hat geklappt, auch wenn es mir nicht so gut ging. Und ja, irgendwann hat sich dann mein Zustand auch so ein bisschen verschlechtert, dass es mir noch schlechter ging als vorher. Und dann habe ich meine Profit-Bewegungstherapie abgesagt und habe mich dann lieber hier hingelegt. Und ja, zum Glück hatte sich, sage ich jetzt zum Glück, hatte sich dann auch das Einzelgespräch auf morgen verschoben. Damit hatte ich dann wirklich bis zum Mittagessen richtig viel Ruhe, um meinem Körper die Ruhe zu geben, die er braucht, um mich hinzulegen und alles. Ja, dann Mittagessen die gleiche, wieder runtergefahren, alles aufs Tablet gemacht und wieder hochgefahren und ja, habe dann hier oben ganz entspannt gegessen. Ja, nach dem Essen hatte ich dann nur noch mal einen Vortrag zur Schwerbehinderung, der sehr interessant war. Ich jetzt so nicht erwartet, aber der war wirklich interessant. Ja, aber auch da habe ich dann kurz vorm Ende gemerkt, dass jetzt eigentlich gar nichts mehr geht, aber ich hatte da noch nicht den Mut dann aufzuspringen und zu sagen, so, ich gehe jetzt. Dann habe dann wirklich die letzten, das waren zum Glück dann nur noch 10 Minuten, die ich dann ausgeharrt habe. Ja, wollte jetzt nicht so unhöflich sein und dann einfach aus dem Vortrag rausgehen, weil der ja doch, naja, eigentlich hätte ich gehen können, aber naja. Ja, danach bin ich dann, hatte ich dann wieder nichts mehr. Also da hatte ich dann wirklich auch wieder Pause. Und ja, bis dann zum Abendbrot. Bin ich dann wieder runter, alles aufgeladen auf meinen Rollator und wieder hochgefahren und hat super geklappt. Ja, Mittwoch dann auch wieder Frühstück, wieder hier auf dem Zimmer. Danach hatte ich Qigong. Aber ja, an dem Tag ging es mir eigentlich auch nicht so gut. Und ja, ich bin trotzdem zu Qigong gegangen, weil ich dachte, das letzte Mal, also ich weiß noch, im letzten Jahr hatte ich das auch und da ging es mir auch nicht gut und dann hat mir das so viel Kraft gegeben, dass ich dachte, nee, ich versuche das jetzt einfach. Und habe dann auch wieder mit Kopfhörern drinne und ja, musste dann aber auch, oh Gott, ich weiß nicht, 20 Minuten oder so, musste ich dann auch wieder den Raum verlassen, weil einfach nichts mehr ging und bin dann nur noch auf mein Zimmer und habe mich da wieder ausgeruht. Ja, Mittagessen war auch wieder hier auf dem Zimmer. Und dann am Nachmittag, also Nachmittagessen hatte ich das Glück, da war dann ein Einzelgespräch und meine Therapeutin ist auch zu mir aufs Zimmer gekommen, damit ich nicht rüber ins andere Gebäude muss und dann da die 3 Etagen hoch. Oder 2, 3, naja. Ja, das war ganz gut. Dann haben wir das hier auf dem Zimmer gemacht. Und war ja, körperlich für mich natürlich das Beste, was mir passieren konnte, dass das auch hier auf dem Zimmer stattfindet. Ja, und dann war wieder Abendbrot. Habe ich auch wieder auf dem Zimmer eingenommen, ganz normal. Und ja. Ja, Donnerstag, auch wieder auf dem Zimmer gefrühstückt, danach wie immer die Post-Covid-Gruppe. Ja, da ging es mir dann auch nach einer, ich glaube nach einer halben Stunde, fing der Körper auch wieder an zu reagieren, so dass ich mich dann wieder unten mit Kopfhörern in die Ecke gesetzt habe und aus dem Fenster geguckt habe, um so ein bisschen runterzufahren und den Körper zu entspannen. Und ja, bin dann auch bis zum Schluss der Therapie, also der Gruppe da auf dem Boden geblieben und ja. Ja, danach hatte ich zum letzten Mal Testdiagnostik, weil wir haben ja so einen Fragebogen, den wir hier vom ersten Tag an machen, aber ich habe ja immer nicht so viel geschafft am Computer und dadurch habe ich den in Etappen gemacht. Und da war ich auch ganz froh, dass ich mit dem dann jetzt ja, fertig war. Ich bin echt froh. Also die Sachen am Computer, gerade auch wenn ich im Konzentrationstraining mache am Computer, das ist schon echt anstrengend und visuell total schwer. Ja, nach der Testdiagnostik war dann wieder Covid-Bewegungstherapie. Welche dann aber zum Glück entfallen ist. Was mir auch ganz gut gerade so reinpasste, weil ich glaube, körperlich hätte ich sie eh abgesagt, weil ich sie nicht hinbekommen hätte nach der Post-Covid-Gruppe, dann die Testdiagnostik, da war ich körperlich schon ganz schön im Eimer, sodass mir das eigentlich gut in den Kram passte, dass die ausgefallen ist. Ja, und nach dem Mittagessen hatte ich dann noch eine Entspannungstherapie, die ja eigentlich beim letzten Mal auch sehr angenehm ist. Auch wenn progressive Muskelentspannung nicht mein Thema ist und ich auch nicht gerne mache. Einfach nur, ich habe einfach nur mich hingelegt und mit meinen Kopfhörern im Ohr da einfach ja an die Decke gestarrt. Und ja, aber diesmal fiel sie mir nicht ganz so leicht wie letzte Woche oder beim letzten Mal, als ich sie hatte, weil da konnte ich mich entspannen, aber diesmal war der Raum auch sehr voll. Und ich hatte irgendwie, ja, für mich ist ja immer wichtig, gerade wenn der Körper dann so extrem abfällt, dass ich einen Fluchtweg habe und schnell flüchten kann, aber irgendwie ging das nicht. Und ich weiß nicht, ob mir das, hat mir irgendwie so ein bisschen für Stress gesorgt, dass ich jetzt dachte, wenn ich jetzt aufstehen muss, kann ich mal nicht so schnell mit dem Rollator hier über die liegen oder so, weil die Leute da alle lagen mit ihrer Matte. Und ja, da ging es mir zwischenzeitlich gar nicht gut, dass es dann auch echt mich erdrückt hat, so die Stille in meinem Ohr. Durch die Kopfhörer war extrem und dann habe ich auch keine Luft bekommen. Und dann dachte ich, boah, habe mich dann aber irgendwann an so ein, an die Decke, an die Lampe so fixiert und immer nur hingestarrt und habe dann ja die Atmung wieder eingesetzt, was wir auch in der Atemtherapie hatten und habe dann so fixiert mit dem Blick zur Decke dann wirklich bis zum Schluss ja durchgehalten, dass das war dann aber froh, auch da jetzt es vorbei war und ich dann gehen konnte, weil dann körperlich doch schon ganz schön, ja, extrem war wieder. Ja, und dann ging es wieder zum Abendbrot auf mein Zimmer. Und dann war der Tag auch schon rum. Freitag ja ganz normal, ja, Gewichtskontrolle, Frühstück. Nach dem Frühstück habe ich dann gleich wieder Infrarotmassage gehabt, also Infrarotwärme nur. Und dann hatte ich auch bis zum Mittagessen wieder Zeit, bin dann zur Stationsgruppe. Und dann war eigentlich Abendbrot und der Tag war fertig. Also eigentlich wirklich, ja, bis auf der Donnerstag, wo dann so hintereinander. Aber ansonsten war es eine sehr entspannte Woche gewesen für mich körperlich. Auch wenn es so das eine und andere mir trotzdem meint, man ist ja hier ständig dem Lärm ausgesetzt und der Reizüberflutung und ja, da hat der Körper natürlich trotzdem ganz schön zu knabbern. Aber ich bin schon froh, dass mein Therapieplan nicht so voll ist und die das wirklich an meinem körperlichen Empfinden und an meinen Wünschen angepasst haben und da auch Rücksicht nehmen und ja, nicht festharren und sagen, nee, du musst das, das und das machen. Also ja, schon echt toll. Ja, Samstag dachte ich dann, okay, jetzt war ich so lange nicht mehr unten. Man vermisst ja auch die Mitpatienten zum Reden und will sich ja auch mal austauschen und alles. Also dachte ich, gehe ich dann Wochenende mal wieder unten essen. Was ja einerseits schön war, andererseits für den Körper natürlich wieder zu viel mit der ganzen Reizüberflutung und dem Lärm und des allen. Und ja. Habe ich dann über mich ergehen lassen, weil ich wollte einfach wieder mit den Leuten mal zusammen sein und mal wieder quatschen. Ja, Samstagvormittag habe ich dann noch freiwillig, weil Konzentrationstraining ist auch drüben im anderen Haus, da geht's aber, kann ich es aber, schaffe ich es auch nicht rüber. Habe ich einen Laptop hier rüber bekommen und kann hier in meinem Zimmer dann das Konzentrationstraining machen. Was auch ganz cool ist, weil da kann ich dann gucken, wie es von den Tagen passt und ich versuche es so. Zweimal in der Woche haben wir. Wir hatten es jetzt, ich glaube, ich hatte jetzt auch Donnerstag, aber habe ich ganz vergessen zu erzählen. Ein Donnerstag. Nee, Mittwoch war auch eine Therapeutin hier auf mein Zimmer für das Konzentrationstraining und hat das hier mit mir so ein bisschen gemacht. Und ja, da versuche ich halt eben auch das zweimal in der Woche beizubehalten und setze mich dann hin und mache. Aber ja, bei den Übungen jetzt musste ich abbrechen, weil die einfach, es ist visuell zu viel, ich krieg's nicht gebacken. Logisches Denken ist auch nicht immer so einfach und aber ich versuche es trotzdem, ich bleib da einfach am Ball und guck, was ich kann, was ich nicht kann, ist dann, ja. Ja, ist halt so. Lässt sich jetzt auch nicht ändern. Ja, ansonsten habe ich nochmal am Samstag gestern eine kleine Runde von meinem Fahrstuhl hier zum anderen Fahrstuhl rüber gedreht nach unten und habe mich dann auch nochmal kurz nach unten zu meinen Mitpatienten gesetzt. Haben wir ein bisschen gesprochen, gequatscht und ja, aber selbst da musste ich dann irgendwann wieder hochflitzen, weil ja, nach einer halben Stunde vielleicht. Oder weiß nicht, früher, keine Ahnung, wurde es auf jeden Fall schon wieder so viel, dass ich ja, dann gehen musste. Weil es einfach nicht mehr ging. Ja, und heute Morgen, also mir ging es ja dann gestern Abend nach dem Abendessen, ging es mir schon wieder schlecht, wahrscheinlich, weil ich eben den ganzen Tag mich dem Lärm ausgesetzt habe. Heute Morgen beim Frühstück musste ich dann auch noch ein bisschen schneller hochgehen als die Tage gestern. Weil der Körper, ja, es ging irgendwie gar nicht. Ja, und somit bin ich auch dieses Wochenende wieder auf meinem Zimmer. Klar versuche ich dann hier durchs Haus mal kurz eine kleine Runde zu machen. Hatte ich vorhin auch gemacht, eine kleine Runde, aber danach ging es mir so schlecht, dass ich ja, mich dann wieder hinlegen musste und alles. Und ja, ist natürlich einsam, wenn man dann immer so hier oben alleine ist. Aber ja, geht ja nicht anders. Raus kann ich nicht, weil es körperlich auch mit Laufen nicht so klappen würde, so weit. Und alles, ja, und hier drin sich einfach mal runterzusetzen oder so zu quatschen, ist einfach auch zu viel. Weshalb ja auch kein Besuch kommt, weil das war mir vorher schon bewusst, dass ich körperlich nicht in der Lage sein werde, hier Besuch zu empfangen. Weil das Reden und alles ist es einfach, ja, strengt an. Und dann den Besuch gleich wieder nach 5 Minuten oder 10 Minuten nach Hause zu schicken, wäre auch schade und ja, von daher ist es halt so, dass ich hier alleine bin. Aber ja, ich werde es überleben. Ist ja jetzt nur noch ein Wochenende. Dann darf ich nach Hause kurz. Ja, und dann nochmal ein Wochenende. Und ja, so langsam arrangiere ich mich ja auch auf meinem Zimmer dann mit der Einsamkeit. Abendessen werde ich heute Abend definitiv auch wieder jetzt, also wieder auf meinem Zimmer einnehmen, damit es mir dann heute Abend vielleicht mal nicht so schlecht geht. Also ich hoffe es. Ja, und dann ist der Sonntag eigentlich auch schon rum. Ja, das war meine zweite Woche. Nächste Woche ist theoretisch meine letzte Reha-Woche hier, wo volles Programm ist, weil danach ist Weihnachten, dann ist Silvester und ja, da sind nicht mehr viele Tage zwischen, an denen ich noch Therapien habe. Und ja, ich werde die letzte Woche noch mitnehmen, was geht. An Therapien und Möglichkeiten, die ich habe. Ja. Und dann war es das ja auch schon. Dann ist die Reha-Zeit ja schon wieder fast rum. Aber gut, ein bisschen bin ich ja noch hier. Ein paar Tage habe ich hier noch. Ja, in diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund und bis bald.